Die Affäre Winston, ein Hörspiel nach dem Roman von Howard Fast. Manuskript Max Gundermann. Der britische Verbindungsoffizier wartet im Vorzimmer, Sir. Außerdem Captain Adams. Adams, ah ja. Aber lassen Sie zuerst den Briten herein. Das wird nur ein paar Minuten dauern. Jawohl, Sir. Major Wycliffe, der General ist bitten. Guten Morgen, Sir. Guten Morgen, Major. Nehmen Sie Platz. Danke, Sir. Eine fürchterliche Hitze wieder. Mögen Sie ein Glas Eiswasser? Nein, Sir, danke sehr. Brauchen Sie? Vielen Dank, Sir, jetzt nicht. Also, kommen wir zur Sache. Meine Mission ist weder angenehm noch leicht, Sir. General Cunningham ist besorgt darüber, dass es im Befehlsbereich Burma, der ja gewissermaßen die Brücke ist zwischen dem Krieg gegen Japan und dem Krieg in Europa, in wachsendem Maße zu Reibereien zwischen britischen und amerikanischen Soldaten kommt. Ja, ich habe schon gehört, dass es gestern Nacht wieder in einer Kneipe Streit gegeben hat. Zwei Ihrer Leute sind etwas unsanft angefasst worden. Sie liegen beide im Hospital, Sir. Dem einen sind die Zähne ausgeschlagen worden und die Kinnlade gebrochen. Der andere hat einen Schädelbruch und schwebt in Lebensgefahr. Ach, dass es so schlimm war, wusste ich allerdings nicht. Eine üble Geschichte, wirklich. Tut mir leid. Aber seien Sie beruhigt, die Männer sind verhaftet und kommen vor Gericht. Wir schätzen Ihre Haltung in dieser Sache, Sir. Doch der Sinn meines Besuches ist nicht, eine Bestrafung Ihrer Leute zu fordern, sondern unsere Besorgnis über das immer schlechter werdende Verhältnis zwischen den britischen und amerikanischen Truppen in diesem Befehlsbereich zum Ausdruck zu bringen. Wir meinen damit nicht nur die beinahe täglichen Zusammenstöße, die nachgewiesenermaßen zumeist von Ihren Leuten provoziert worden sind, sondern auch das wenig entgegenkommende und wenig verständnisvolle Verhalten amerikanischer Kommandostellen. Erlauben Sie, Major, das beruht auf Gegenseitigkeit. Sir, ich habe im Auftrage von General Cunningham dabei besonders auf die Affäre Winston zu verweisen. Wenn dieser Fall bereinigt werden könnte, wären wir in der Lage, von uns aus alle Anstrengungen zu machen, die Beziehungen besser zu gestalten. Die Affäre Winston wird innerhalb einer Woche bereinigt sein. Bitte sagen Sie das, General Cunningham. Ja, Sir. Ich bin sehr froh, dem Oberbefehlshaber diesen Bescheid überbringen zu können. Wenn Sie erlauben, möchte ich mich jetzt verabschieden. Bitte, Major. Guten Morgen, Sir. Herr General. Sergeant, lassen Sie Captain Adams eintreten. Jawohl, Sir. Captain Adams, zum General bitte. Ah, ich freue mich, Sie wiederzusehen, Barney. Ich darf doch noch Barney zu Ihnen sagen. Aber selbstverständlich, Sir. Als Sohn meines besten Freundes sind Sie auch für mich immer so etwas wie ein Sohn gewesen. Setzen Sie sich, Barney. Danke, Sir. Wie war der Flug? Tadellos, Sir. Ich bin mit einer C-47 gekommen. Mhm. Trinken Sie einen Whisky mit mir? Zum Willkommen, Barney? Ganz, Sir. Was haben Sie von Ihrem Vater gehört? Er schreibt, dass es ihm gesundheitlich gut gehe, aber... Aber er schimpft Mord und Brand, weil er in Washington bleiben muss, ich weiß. Wir korrespondieren nämlich auch miteinander. Ich will Ihnen verraten, Barney, dass er geholfen hat, Sie per Eilpost zu meinem Stabe zu versetzen. Und wir sind beide glücklich, dass es geklappt hat. Darauf möchte ich trinken. Ich bin sehr stolz und dankbar. Na, nun, warten Sie mit Ihrer Dankbarkeit erst ab, Barney. Schön ist es hier in Burma ganz gewiss nicht. Ein mörderisches Klima, in dem alle möglichen schauderhaften Krankheiten gedeihen. Und Fehlanzeige für alle Annehmlichkeiten des Lebens. Ich bin nicht verwöhnt, Sir. Ja, das glaube ich, Barney. Sie haben nach den letzten anderthalb Jahren allerhand hinter sich. Afrika und Italien immer im dicksten Dreck und dreimal verwundet. Trotzdem sehen Sie prächtig aus. Ist Ihre letzte Verwundung ganz ausgeheilt oder haben Sie noch zu tun damit? Es ist alles völlig in Ordnung, Sir. So, das freut mich, Barney. Ja, was würden Sie denn hier am liebsten tun? Haben Sie einen besonderen Wunsch? Nein, Sir. Ich möchte es Ihnen überlassen. Oh, das höre ich gerne, Barney. Ich habe nämlich etwas für Sie. In der nächsten Woche haben wir eine wichtige Kriegsgerichtsverhandlung und ich möchte, dass Sie die Verteidigung übernehmen. Jawohl, Sir. Ich habe allerdings... Sehen Sie, Barney, Sie waren in West Point Erster im Militärrecht. Sie haben eine gründliche Ausbildung für den Dienst beim Kriegsgericht gehabt und das juristische Examen in Harvard mit Auszeichnung bestanden. Dann haben Sie sich zur Infanterie gemeldet, und an der Front hervorragend bewährt. Sie sind also eine Kombination von Jurist und Soldat, wie man sie sich für einen Verteidiger beim Kriegsgericht nicht idealer vorstellen kann. Ich habe aber 3 Jahre lang kein Gesetzbuch mehr in der Hand gehabt. Aber die Sache kann Ihnen gar keine Schwierigkeiten machen, Barney. Der Fall ist sonnenklar. Ein Leutnant, Winston heißt er, hat einen unbewaffneten britischen Sergeant mit 4 Revolverschüssen umgebracht. Vorsätzlich umgebracht. Tatzeugen sind vorhanden und überdies ist der Täter geständig. Die Verhandlung soll schon in der kommenden Woche sein, sagten Sie? Ja, am Montag. Das sind also nur noch 5 Tage, Sir. Ja, die Zeit ist verdammt kurz, das gebe ich zu. Und es muss auch beim nächsten Montag bleiben. Ein Aufschub ist unmöglich. Könnte dann nicht doch besser ein... Nein, Barney, ich möchte Sie als Verteidiger haben. Ich weiß, dass niemand die Sache besser erledigen wird als Sie. Und der Fall ist wirklich sehr einfach. Er hat nur durch die besonderen Umstände in diesem Befehlsbereich eine ganz ungewöhnliche Bedeutung bekommen. Würden Sie mir diese besonderen Umstände erklären, Sir? Selbstverständlich. Also, wir teilen hier den Oberbefehl mit unseren britischen Vettern, die seit 150 Jahren in diesem Lande kleben. Ich mag die Briten ganz gerne, aber unsere Männer mögen sie offenbar nicht und es kommt dauernd zu Anrempeleien und sogar Tätlichkeiten. Dieser Mord hat nun bei den Briten den angesammelten Zündstoff gewissermaßen zur Explosion gebracht. Ich darf gar nicht daran denken, was alles hätte passieren können. Gott sei Dank haben die britischen Kommandostellen viel Verständnis bewiesen, aber sie forderten, dass Leutnant Winston vor ihr Gericht gestellt werden sollte. Und darauf konnte ich natürlich nicht eingehen. Es hat dann viel Mühe gekostet und lange gedauert, bis ich sie überzeugen konnte, dass das Urteil eines amerikanischen Kriegsgerichts nicht anders lauten wird als das eines britischen. Kann man das wirklich behaupten, Sir? Aber auf Mord steht Todesstrafe. Es gibt wohl keinen Zweifel. Aber weil die Geschichte Aufsehen erregt hat, wünsche ich ein sauberes, korrektes Verfahren, das unsere Militärjustiz in das beste Licht setzt. Wenn ich nur etwas mehr Zeit haben würde... Also Sie dürfen mit jeder Unterstützung von meiner Seite rechnen, Barney. Aber mehr Zeit kann ich Ihnen auf gar keinen Fall geben. Der Prozess ist schon 2-mal verschoben worden und einen 3. Aufschub kann ich mir nicht leisten. Darf ich fragen, Sir, warum der Prozess schon 2-mal verschoben worden ist? Nach der ersten Eröffnung musste das Verfahren eingestellt werden, weil sich ein Psychiater in unserem Hauptlazarett wichtig machen wollte und Winston für geisteskrank erklärte. Eine Ärztekommission stellte dann aber fest, dass Winston völlig normal und voll verantwortlich ist. Als dann das Verfahren aufs Neue eröffnet worden war, kam ein Protesttelegramm aus Washington. Ein Schwager dieses Winston sitzt nämlich im Kongress. Dieser prominente Schwager hat ihm übrigens auch den Offiziersrang verschafft. Naja, in so einem Kriege wie diesem ist anscheinend alles möglich. Winston ist nämlich nicht mehr dienstpflichtig. Er hätte also sehr schön Lagerverwalter bleiben können. Aber weil sich seine 3 Söhne freiwillig gemeldet haben, meinte er wohl auch dabei sein zu müssen, wenn der Krieg gewonnen werden soll. Aber brauche Ihnen das ja alles gar nicht zu erzählen. Hier haben Sie meine Handakte, Barney. Studieren Sie sie in Ruhe durch und melden Sie sich dann bei Colonel Thompson, dem obersten Militärrichter im Befehlsbereich. Ja, Captain Adams, der General hat Sie bereits avisiert und ich habe inzwischen Ihre Personalakte durchgesehen. Ehrlich gestanden, mir wäre es lieber, wenn Sie in diesem verdammten Prozess die Anklage vertreten würden. Nicht, dass ich keinen guten Anklagevertreter hätte. Ich habe sogar einen ganz hervorragenden. Major Freddy Smith. War 11 Jahre Syndikus bei Williston, Good und Burnside. Die Firma kennen Sie doch. Nein, Colonel Bedarbe. Das kennen Sie nicht? Ach, eine der großen Wall Street-Firmen. Na, jedenfalls ist die Anklage bei Freddy in besten Händen. Bei Ihnen wäre sie wahrscheinlich in noch besseren gewesen, aber der General will Sie als Verteidiger. Hat Ihnen ja wohl schon gesagt, dass er ein sauberes, einwandfreies Verfahren wünscht, an dem der ganze Kongress nicht rütteln kann. Und dazu gehört natürlich eine erstklassige Verteidigung. Ja, die wird er ja nun kriegen, wie ich Sie einschätze, Captain. Sind Sie mit dem Fall schon vertraut? Ich habe nur die Handakte des Generals durchgelesen, Colonel. Darin ist aber alles Wesentliche enthalten. Ich habe dem General die Kopien sämtlicher Schriftstücke zugeschickt. Darf ich eine Frage stellen, Colonel? Bitte. Der Angeklagte wurde aus dem Ort, wo er den britischen Sergeant erschossen hat, aus... Bechri. Ein armseliges Drecknest im Dschungel. Aus Bechri von einem britischen Arzt, Major Kensington, hierher gebracht und als Geisteskranker in das Hauptlazarett eingeliefert. Der Arzt hat ihn damit nur vor dem Lünchen bewahren wollen. Natürlich hätte Winston hier nie in die psychiatrische Abteilung aufgenommen werden dürfen. Aber er ist dort aufgenommen worden. Und es musste also vom leitenden Arzt der psychiatrischen Abteilung ein Bericht über den Fall vorgelegt werden. Eine Kopie dieses Berichtes kann ich aber in der Handakte nicht finden. Es ist auch keine dabei. Das Gericht hat das ärztliche Gutachten nie angefordert. Und warum nicht, Colonel? Weil es überflüssig ist, Captain. Der Angeklagte wurde ungefähr 8 Tage später von Colonel Burton, vom Chef des Hauptlazaretts, als gesund und normal entlassen. Die Unterlagen müssen Sie in Ihrer Akte haben. Ich habe hier nur eine kurze Bestätigung von Colonel Burton gefunden, dass Leutnant Winston von einer Ärztekommission für gesund und verantwortlich erklärt worden sei und danach der Militärpolizei übergeben wurde. Das genügt doch auch. Ein Untersuchungsergebnis müsste aber vorhanden sein. Machen Sie die Sache doch nicht so kompliziert, Captain. Dazu haben Sie gar keine Zeit. Wichtiger als 1000 Gutachten und Berichte ist der Mann selbst, den Sie verteidigen sollen. Am besten fahren Sie jetzt ins Militärgefängnis und sprechen mit Winston. Ich habe übrigens heute Vormittag schon eine Vollmacht von ihm unterschreiben lassen. Ich, Charles Allen Winston, erkläre hiermit, dass ich aus freiem Willen die Bestellung von Captain Bernie Adams zu meinem Verteidiger, dem Kriegsgerichtsverfahren, das zur Prüfung der gegen mich erhobenen Anklage wegen Mordes eingeleitet worden ist, anerkenne und billige. Bitte. Und hier haben Sie auch die Originalakte, Captain. Ich rufe jetzt den Gefängniskommandanten an. Augenblick, bitte, Sir. Ich möchte zunächst mit Colonel Burton sprechen. Was, mit Colonel Burton? Sofern Sie keine Einwände dagegen haben. Sie wissen sehr genau, Captain, dass ich keine Einwände haben kann. Als Verteidiger steht Ihnen das Recht zu, mit jedem Zeugen zu sprechen. Ich halte es nur für richtig, dass Sie zuerst Ihren Mandanten aufsuchen. Verzeihen Sie, Colonel. Es scheint mir in diesem Fall geraten, zuerst mit dem Chef des Hauptlazaretts zu sprechen. Also bitte, bitte, Captain, fahren Sie zum Hauptlazarett und sprechen Sie mit Colonel Burton. Das ist ja ein riesiger Komplex, Ihr Hauptlazarett, Colonel Burton. Allerdings, Captain, wenn ich alles nur oberflächlich inspizieren wollte, brauchte ich ja einen vollen Tag dazu. Wir haben hier allein 3 Stationen für Tropenkrankheiten. Malaria, Cholera, Gelbfieber. Eine Reihe von Ruherkrankungen, asiatische Ekzeme, Hautpilze, Ringwürmer und was es alles so gibt. Dazu gehören natürlich auch die Klimaerkrankungen, Hitzschläge, Tropenkoller und so weiter. Ja, und das alles kommt zu den Verwundungen und üblichen Fällen eines Kriegslazaretts. Eine psychiatrische Abteilung haben Sie ja auch, nicht wahr? Ja, die neuropathologische Station, wie der Tummelplatz für die Jünger Sigmund Freuds offiziell heißt. Aha. Und in die neuropathologische Station also ist Leutnant Winston damals aufgenommen worden, Colonel? Ja, aber ohne mein Wissen. Ich habe das erst später erfahren. Ach, Sie müssen jedes Mal gefragt werden, bevor ein Patient im Hauptlazarett aufgenommen wird, Sir? Nein, natürlich nicht. Es wäre wohl auch unmöglich, Captain. Aber vor der Aufnahme eines Mörders hätte ich vom Stationsarzt befragt werden müssen. Der Stationsarzt ist Major Kaufmann, soviel ich weiß. Ja, ein recht eigenwilliger Herr übrigens, der sehr vieles tut, was eigentlich eine Anfrage bei mir erforderlich machte. Hat Major Kaufmann einen ärztlichen Bericht über Leutnant Winston geschrieben, Sir? Ja, das hat er. Warum? Dieser Bericht ist bisher nicht vom Gericht angefordert worden. Ich möchte Sie jetzt aber bitten, ihn mir auszuhändigen. Das kann ich nicht, Captain. Und warum nicht, Colonel? Weil ich ihn nicht angenommen habe. Es war kein vorschriftsmäßiger wissenschaftlicher Bericht. Ich habe deshalb einen neuen verlangt, aber Major Kaufmann hat sich geweigert, einen anderen zu schreiben. Er hat sich geweigert? Und mit welcher Begründung, wenn ich fragen darf? Er behauptete, sein Bericht wäre korrekt und in allen diagnostischen Einzelheiten richtig. Als leitender Arzt an der Station hat er natürlich das Recht, zu seiner Diagnose zu stehen. Aber ich habe sein Verhalten selbstverständlich dem Hauptquartier des Befehlsbereichs gemeldet und empfohlen, ihn von der Beförderungsliste zu streichen und zu versetzen. So. Disziplin ist hier ebenso notwendig wie in einer Infanteriekompanie. Anders lässt sich ein solches Lazarett nicht leiten und mit den Juden würde man überhaupt nicht mehr fertig werden. Ich verstehe nicht ganz, Herr. Nein? Dann will ich Ihnen sagen, dass ich hier 9 jüdische Ärzte habe, darunter sämtliche Ärzte der neuropathologischen Station. Komisch, nicht wahr? Ja, wahrscheinlich haben Sie sich auch schon gefragt, wie es kommt, dass die Mosagenherren immer auf sicheren und bequemen Posten sitzen. Bisher hatte ich noch keinen Grund, mich das zu fragen, Sir. Ich war 1,5 Jahre an der Kampffront und hatte immer Juden in meiner Kompanie. Mehrere sind gefallen, viele verwundet worden. Ja, es gibt natürlich auch Ausnahmen, gewiss. Ja, es tut mir leid, meine Zeit ist bemessen, Captain. Gewiss, Colonel. Ich möchte Sie auch nur noch um den Bericht Major Kaufmanns bitten. Aber ich sagte Ihnen doch, dass ich ihn zurückgewiesen habe. Was wollen Sie überhaupt damit? Winston ist von einer Ärztekommission untersucht und als gesund und normal befunden worden. Der Bericht von Major Kaufmann ist aber für den Prozess sehr wichtig, Colonel. Tut mir leid, Captain, ich kann Ihnen diesen Bericht nicht geben. Dann werde ich mich also an Major Kaufmann wenden. Ich erinnere Sie daran, Captain, dass ich der befehlshabende Offizier dieses Lazaretts bin. Mit allem Respekt, Colonel. Dann darf ich Sie daran erinnern, dass ich als bestellter Verteidiger in einem Kriegsgerichtsverfahren Zugang zu allem einschlägigen Material habe, das ich zu sehen wünsche. Und dass mich niemand an der Erfüllung meiner Pflicht hindern darf. Also gut. Vermittlung? Neuropathologische Station, Major Kaufmann. Ja, bitte. Neuropathologische Station, Leutnant Sorensen. Colonel Burton, ich möchte Major Kaufmann sprechen. Major Kaufmann ist nicht mehr hier, Colonel. Morgen hat er seinen freien Tag. Danke. Ja, er ist nicht mehr da. Und morgen hat er Urlaub. Dann werde ich ihn eben am Freitag aufsuchen. Sie erlauben, dass ich mich verabschiede. Vermittlung. Colonel Burton, General Kempton möchte Sie sprechen. Colonel Burton? General Kempton. Colonel, ist Captain Adams noch bei Ihnen? Jawohl, Sir. Augenblick, bitte ich übergebe. Der General. Captain Adams? Barney, ich möchte wissen, wie Sie mit der Sache fertig werden. Welchen Eindruck haben Sie von Winston? Ich habe ihn noch nicht gesehen, Sir. Ach. Na ja, es ist selbstverständlich ganz Ihnen überlassen, wie Sie diese Aufgabe anpacken. Rufen Sie mich morgen Vormittag an, wenn Sie im Gefängnis waren. Morgen Vormittag will ich nach Batchree fahren, Sir. Um Himmels Willen, Barney, machen Sie sich doch nicht schwieriger, als es notwendig ist. Was wollen Sie denn da? Entschuldigen Sie, Barney, es geht mich natürlich nichts an. Ich fürchte nur, Sie vertun eine Menge Zeit damit. Es ist eine abenteuerliche Fahrt dorthin, weil die Regenfälle schon eingesetzt haben. Aber Sie müssen ja wissen, was Sie tun. Jawohl, Sir, ich weiß es. Hoffentlich. Guten Abend. Willkommen in unserem Badeort, Sir. Regnet es hier in Batchree immer so, Sergeant? Wenn es hier regnet, regnet es nur so. Und meistens regnet es hier. Zu wem wollen Sie, Sir? Zu Ihrem befehlshabenden Offizier. Den gibt es hier nicht, Sir. Seitdem Leutnant Winston weg ist, habe ich das Kommando. Wir sind nur 20 Mann. Und Major Kensington? Der gehört nicht zur Truppe, Sir. Major Kensington ist Sanitätsoffizier für die Station an der Schmalspurbahn. Wenn Sie ihn sprechen wollen, haben Sie Glück. Er ist jetzt hier. Und wo sind wir hin? Gehen Sie bitte die Veranda entlang, Sir. Die Tür, die da offen steht. Mhm. Danke, Sanchez. Ja? Sie gestatten, Sir? Kommen Sie herein, Captain. Mein Name ist Adams, Sir. Freut mich. Kensington. Sie haben sein Handtuch zum Abtrocknen. Oh, danke, Sir. Das brauche ich wirklich dringend. Sollen Sie hier etwa das Kommando übernehmen, Captain? Nein, nein. Ich bin als Verteidiger für Leutnant Winston bestellt. Oh, keine dankbare Aufgabe, nehme ich an. Trinken Sie eine Tasse Tee mit mir, Captain. Gern, Major. Ordonnanz, eine zweite Tasse. So, vielen Dank für das Handtuch. Nehme ich Platz, Captain. Danke. Wie ich hörte, habe ich Glück gehabt, Sie hier zu treffen. Sind Sie nur hergekommen, um mit mir zu sprechen? Ja. Ich fürchte, Captain, unsere Unterhaltung wird die Fahrt und das Nasswerden nicht lohnen. Was ich Ihnen sagen kann, steht in den Akten. Sie waren doch der Arzt, der Winston in die neuropathologische Station unseres Hauptlazaretts einliefern ließ, nicht so? Ja. Nehmen Sie Milch, Captain? Danke, Major. Sie wollten verhüten, dass er womöglich gelüncht wurde. Nein, die Leute waren sehr diszipliniert und ruhig. Aber Winston hat sich wie ein Rasender gebärdet. Auch nicht. Nachdem er Kühn erschossen hatte, war der Anfall von Gewalttätigkeit vorüber. Sie hatten den Eindruck, dass er wahnsinnig war? Allerdings. Weil er den Mord begangen hat? Ich habe ihn schon vorher für einen Paranoiker gehalten. Aber das ist nur meine ganz persönliche Meinung. Erlauben Sie, Major, Sie sind Arzt. Praktischer Arzt und kein Psychiater. Wahrscheinlich bin ich gar nicht in der Lage, eine richtige Diagnose zu stellen. Und trotzdem bitte ich Sie, mir zu sagen, warum Sie Winston für einen Paranoiker hielten. Sagen Sie mir bitte erst einmal, Captain, was Sie veranlasst hat, hierher zu kommen. Das habe ich doch schon, Major. Wirklich, Captain? Sie müssen doch schließlich wissen, dass es weder hier noch anderswo etwas gibt, das an den Tatsachen etwas ändern könnte. An der Tatsache, dass Winston Sergeant Quinn umgebracht hat? An der Tatsache, dass Winston zum Tode verurteilt wird. Oh, verzeihen Sie, Major. Das ist heute noch keineswegs eine Tatsache. Also ich denke, Captain, wir brauchen uns nichts vorzumachen. Mögen Sie Biscuits nicht? Ach, das sind allerdings etwas feucht geworden. Es macht nichts, danke, Major. Warum sollte ich Ihnen eigentlich etwas vormachen? Ich bin zum Verteidiger in einem Mordprozess bestellt worden und nehme meine Aufgabe ernst. Immerhin ist ein Menschenleben in meiner Hand gegeben. In diesem Falle nicht. Winston wird hängen. Darüber ist schon entschieden worden. Und Sie können gar nichts daran ändern. Sie können das nur als gegeben hinnehmen und die Verteidigung als eine Formalität hinter sich bringen. Würden Sie das an meiner Stelle tun, Major? Was soll ich Ihnen darauf antworten, Captain? Ich bin Arzt und kein Jurist. Und was tun Sie, wenn Sie als Arzt einen Fall bekommen, der allen als hoffnungslos erscheint? Das ist kein Vergleich, Captain. Und wenn es einer wäre, ich würde keinen Finger krumm machen, um Winston vor dem Galgen zu retten. Wir sind im Kriege. Jeden Tag sterben davon Tausende von tüchtigen, gesunden Männern. Und da soll ich um das Leben eines Mörders kämpfen? Um einen heillos Verrückten, der in seinem Wahn gemordet hat? Um ein Leben, das kein Penny mehr wert ist? Ich wage nicht zu entscheiden, ob ein Leben wertlos ist oder nicht, Major. Hören Sie, Captain, ich bin so alt, dass ich nicht mehr Soldat werden musste. Aber ich habe mich freiwillig gemeldet und sitze nun hier in diesem verfluchten Schummelloch, weil ich glaube, dass jeder Einzelne alles tun muss, damit wir den Krieg nicht verlieren. Und ich finde es deshalb über alle Maßen traurig, dass sich Ihre und unsere Leute hier nicht vertragen und womöglich den Sieg gefährden. Wenn der Tod von Winston dazu beitragen kann, die Einigkeit hier wieder herzustellen, dann hat sein Leben wenigstens noch einen passiven Wert. Erlauben Sie, Major, Sie gehen von der Voraussetzung aus, dass Leutnant Winston hoffnungslos geistesgestört ist. Aber Sie sagen mir nicht, warum Sie ihn dafür halten. Warum? Weil er mich zweimal konsultiert hat. Ich sollte ihm behilflich sein, aus Bechri wegzukommen. Man hätte ihn hierher abgeschoben, weil man seine überragenden Fähigkeiten fürchte. Wenn er an der richtigen Stelle stände, könnte der Krieg in ein paar Wochen beendet sein. Das hat er tatsächlich gesagt? Ja, allerdings nicht so plump und direkt. Er ließ das ganz geschickt so nebenbei einfließen. Und es klang auch ganz logisch, wenn er seine fixe Idee vortrug. Er hatte eine Theorie, dass der Schlüssel zum Siege das Nachschubwesen sei. Aber den Sieg wollte man eben verhindern. Wer wollte ihn verhindern? Ach, eine große internationale Verschwörung, die auch um ihn ihre Netze gesponnen habe. Die Weisen von Zion und das Weltjudentum steckten dahinter. Und wenn man einwandte, dass das auch die Nazis behaupteten, gegen die wir diesen Krieg führen, machte er Andeutung, dass die Juden und die Nazis hinter den Kulissen Hand in Hand arbeiteten. Aber das ist der Irrsinn, natürlich. Und Sie haben nichts gegen diesen Mann unternommen? Nein. Ich habe mich hinterher auch gefragt, ob ich vielleicht diesen Mord hätte verhindern können. Aber ich glaube nicht, dass ich mir einen Vorwurf machen muss, Captain. Welche Schritte wären mir möglich gewesen? Ich bin britischer Sanitätsoffizier und habe mich in die Angelegenheiten amerikanischer Offiziere nicht einzumischen. Außerdem ist es außerordentlich schwer, den Nachweis zu führen, dass jemand geistesgestört ist, solange er seinen Dienst versieht und sich ruhig verhält. Hat Ihnen Winston nach seiner Verhaftung gesagt, warum er Sergeant Quinn erschossen hat? Er war gar nicht imstande, etwas zu sagen. Haben Sie eine Ahnung, warum er es getan haben könnte? Ich habe gehört, dass die beiden an dem Abend wieder zusammen getrunken hatten. Und ich vermute, dass ihn Quinn dabei aufgezogen und bis zum Äußersten gereizt hat. Es wäre denkbar, dass Winston schließlich in seinem Freunde Quinn auch einen Verschwörer gesehen hat. Ein Paranoiker formt sich ja seine Außenwelt so, dass sie zu seinem Wahnbild passt. Mit Quinn war er also befreundet? Ich glaube, ja. Wahrscheinlich, weil ihm Quinn stundenlang zuhörte. Und Quinn hörte ihm zu, weil ihm Winston immer viel zu trinken spendierte. Mit Alkohol werdet ihr Amerikaner ja erheblich besser versorgt als wir. Ja, Major. Was Sie mir erzählt haben, ist für den Prozess von großer Wichtigkeit. Und es kann sein, dass ich Sie als Zeuge zur Verhandlung bestellen muss. Was haben Sie vor, Captain? Das zu tun, was meine Pflicht ist. Sind Sie sich klar, was es für mich bedeutet, wenn ich vor Gericht das wiederholen muss, was ich Ihnen gesagt habe? Tut mir leid, Major. Warum wollen Sie denn unbedingt diesen Menschen vor dem Galgen bewahren? Sie haben ihn doch gesehen und... Nein, Major, ich kenne ihn noch gar nicht. Aber ich fahre jetzt zurück und zum Militärgefängnis, um ihn kennenzulernen. Guten Abend, Leutnant Winston. Ich bin Captain Adams und zu Ihrem Verteidiger bestellt, wie Sie ja schon wissen. Haben Sie mich nicht verstanden? Antworten Sie mir bitte, wenn ich mit Ihnen rede, Leutnant. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich muss aber mit Ihnen sprechen, weil ich Sie vor Gericht verteidigen werde. Scheren Sie sich zum Teufel. Seien Sie vernünftig, Leutnant. Ich will Ihnen doch helfen, so gut ich kann. Niemand kann mir helfen. Dazu ist es zu spät. Es ist noch nicht zu spät. Wenn Sie ein bisschen Vertrauen zu mir haben, dann finde ich vielleicht einen Weg. Sie brauchen mir nur ein paar Fragen zu beantworten. Was für Fragen? Haben Sie Sergeant Quinn erschossen? Das habe ich schon 100-mal zugegeben. Und warum haben Sie ihn erschossen? Weil er sterben musste. Warum? Aus welchem Grunde musste er sterben? Das weiß ich nicht. Damals habe ich es gewusst. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Sie müssen sich aber daran erinnern. Oder wollen Sie es mir nicht sagen? Wenn ich es Ihnen sage, werden Sie mir doch nicht glauben. Sie sind sehr misstrauisch, Leutnant. Ich will doch nur die Wahrheit von Ihnen erfahren, um Sie verteidigen zu können. Ach, was gibt's da noch viel zu verteidigen? Ich habe einen Menschen umgebracht und damit fertig. Es kommt sehr darauf an, aus welchen Gründen Sie ihn umgebracht haben, Leutnant. Sie können zu mir frei und offen sprechen. Ich darf und werde niemandem sagen, was Sie mir anvertrauen. Bevor ich hierher kam, habe ich die Erlaubnis erwirkt, unter vier Augen mit Ihnen sprechen zu dürfen. Und ein Dritter kann uns hier nicht hören. Also, warum musste Sergeant Quinn sterben? Es wurde mir befohlen. Von wem? Von Gott. Sie haben seine Stimme gehört? Ja, natürlich. Gesehen haben Sie ihn nicht. Nein, aber gefühlt. Hier. Hier in mir fühle ich ihn immer. Da brennt er mich. Jetzt nicht mehr. Als ich es getan hatte, ging er weg. Das ist immer dieselbe Schweinerei. Sie sagen das nur, Leutnant, um mich glauben zu machen, dass Sie geisteskrank sind. Ich bin nicht geisteskrank. Was hat auch nur dieser verdammte Jude im Lazarett behauptet? Ich wollte erst gar nicht mit ihm reden. Aber dann hat er mir so lange zugesetzt, bis ich was gesagt habe. Dieser Dreckskerl, ich hätte ja wissen sollen, dass er auch zu der Bande gehört. Ja, das hätte ich wissen sollen. Zu welcher Bande? Na, fragen Sie doch nicht, als ob Sie keine Ahnung hätten. Ich merke schon, was mit Ihnen los ist. Aber nochmal gehe ich nicht auf den Leim. Kein Wort, sage ich mehr. Kein Wort. So dumm bin ich nicht. Und machen Sie bloß, dass Sie rauskommen. Sie Judenknecht. Raus, habe ich gesagt. Raus, raus, geht Sie raus. Vermittler? General Kempten, bitte. Verbindet. General Kempten? Captain Adams, Sir. Ich sollte Sie anrufen, sobald ich bei Leutnant Winston gewesen bin. Ja, ja, ich hatte schon auf Ihren Anruf gewartet, Barney. Nun, welchen Eindruck haben Sie? Wenn Sie erlauben, Sir, möchte ich mich jetzt nicht äußern. Nein, das verlange ich auch nicht von Ihnen, Barney. Am besten sprechen wir einmal persönlich miteinander. Melden Sie sich am Samstagvormittag bei mir, sagen wir 9 Uhr. Samstagvormittag 9 Uhr, Sir. Wie geht es Ihnen, Barney? Ich weiß nicht, Sir. Sie lassen sich doch nicht von der Geschichte unterkriegen, Barney? Was machen Sie heute Abend? Ich bleibe im Quartier. So, dann gehen Sie mal in das Hotel Britannia. Wir haben da unseren Offiziersclub. Sie werden bestimmt viele nette Leute finden. Ich muss unbedingt noch arbeiten, Sir, und will morgen sehr früh aufstehen. Ich habe mit den wichtigsten Zeugen der Verteidigung noch nicht gesprochen. Hören Sie mal, Barney. Naja, also wie Sie wollen. Abend. Guten Morgen, Leutnant. Guten Morgen. Ich suche den Chef der neuropathologischen Station. Ist das hier richtig? Ja, Captain. Mein Name ist Adams. Barney Adams. Ich heiße Sorensen. Entschuldigen Sie. Ich, aber... Ja? Naja, ich habe schon in vielen Lazaretten gelegen, aber nie geahnt, dass es so hübsche Krankenschwestern gibt. Komplimente vertrage ich nicht gut am frühen Morgen, Captain. Sie möchten mit Herrn Kaufmann sprechen? Ja, ganz recht. Er ist allerdings gerade erst gekommen. Captain Adams möchte Sie sprechen, Major. Ja. Bitte, Captain. Verzeihen Sie, Sir, dass ich in aller Herrgottes... Lassen Sie die Floskeln, Captain, und sagen Sie mir, was Sie wollen. Ich bin zum Verteidiger von Leutnant Winston bestellt und komme zu Ihnen. Die Angelegenheit ist für mich erledigt, Captain. Ich habe keine Zeit, mich darüber zu unterhalten. Es ist meine Aufgabe, mich gründlich... Aber meine ist im Fall Winston beendet. Außerdem muss ich heute Morgen beinahe 100 Patienten besuchen. Ich glaube, das dürfte wichtiger sein. Ich weiß, dass das wichtiger ist, Major. Ich habe selbst oft genug in einem Kriegslazarett gelegen. Hm. Wie oft hat sich's denn schon erwischt? Dreimal. Wo war das? In Italien, bei Salerno. Das letzte Mal war es sehr unangenehm. Ich hatte 5 Granatsplitter im Rücken. Immerhin habe ich Glück gehabt, dass die Granate hinter mir explodiert ist. Na, setzen Sie sich, Captain. Danke, Sir. Also, was wollen Sie wissen? Ich habe gestern meinen Mandanten besucht, Major. Und es kam mir vor, als benehme er sich wie jemand, der aus Büchern weiß, wie sich ein Geisteskranker zu benehmen hat. Sie haben ihn in Ihrer Station gehabt und ich dachte, Sie könnten mir am besten sagen, ob er vielleicht simuliert. Darüber kann ich Sie beruhigen, Captain. Winston ist wirklich geisteskrank und jetzt in einem progressiven Stadium, ohne Hoffnung auf einen auch nur vorübergehenden Stillstand. Führt das zum Tode? Na, körperlich nicht, sei denn, er bringt sich um und das ist sehr gut möglich. Wissen Sie etwas über Geisteskrankheiten, Captain? So gut wie nichts, Sir. Ja, ich habe leider wirklich nicht die Zeit, mich lange mit Ihnen zu unterhalten. Aber passen Sie auf, ich leihe Ihnen ein paar Bücher. Sehen Sie, das hier, das ist ein fachwissenschaftliches Werk. Sind da 2 Krankengeschichten abgedruckt, die für den Fall Winston ganz aufschlussreich sein können. Ich lege Ihnen Lesezeichen hinein. Und dies hier, das werden Sie wohl schon kennen, Plutarchs Lebensbeschreibung. Ja, natürlich. Plutarch haben wir in der Schule gelesen. Lesen Sie das Kapitel über Alexander den Großen jetzt noch einmal. Meiner Meinung nach ist das die beste literarische Darstellung eines Paranoikers, die wir überhaupt haben. Vielen Dank, Sir. Sie bekommen die beiden Bände morgen zurück. Als Paranoiker wurde Winston übrigens auch von Major Kensington bezeichnet, dem britischen Arzt, der ihn hier eingeliefert hatte. Ich sprach gestern mit ihm in Batchery. Ach, Sie sind extra nach Batchery gefahren, Captain? Ja, gewiss, Sir. Major Kensington hält sich zwar als praktischer Arzt nicht für kompetent, eine Diagnose zu stellen, aber er ist überzeugt, dass Winston schon lange geisteskrank war. Seine Geistesverwirrung wäre jedenfalls nicht auf die Tat zurückzuführen. Das ist richtig. Die Mordtat hat nicht den psychotischen Zustand ausgelöst, sondern der psychotische Zustand hat den Mord möglich gemacht. Könnten Sie mir bitte noch sagen, Major, seit wann ungefähr Winston als Geisteskranker zu betrachten ist? In dem, was mir Winston zu sagen vermochte, gab es keine Erinnerungen, die nicht auf Paranoia hinwiesen. Sie wollen aber wahrscheinlich wissen, wann sich für Winston die Grenze zwischen Einbildung und Realität zu verwirren begann. Ganz recht. Ja, Sir. Genau lässt sich das nicht bestimmen. Aber ich bin sicher, dass der psychotische Zustand schon eingesetzt hatte, als sich Winston freiwillig meldete, als er versuchte, seinen Wunschtraum im Kriege eine große Rolle zu spielen, in die Wirklichkeit zu übertragen. Wie er mir selbst erzählt, hat er ja alle Hebel in Bewegung gesetzt und alle Schliche benutzt, um einen Offiziersrang zu bekommen. Danach wird sich der Verfallsprozess mit wachsender Geschwindigkeit... Bitte? Sie werden am Apparat nebenan verlangt, Major. Ja, ist gut, ich komme. Entschuldigen Sie, Kate. Bitte, Sir. Colonel Burton möchte Sie sprechen. Es ist aber nett, Leutnant Sorensen, dass Sie mir inzwischen ein bisschen Gesellschaft leisten wollen. Ich hatte mir schon überlegt, wie ich es anstelle, Sie nachher allein zu sprechen. Warum allein? Ja, weil ich Sie fragen wollte, ob Sie morgen zum Offiziersball gehen. Ich habe eigentlich gar keine Zeit, aber ich würde Sie mir nehmen. Sie haben keine Zeit, weil Sie Leutnant Winston am Montag verteidigen? Ja, warum lassen Sie nicht endlich Major Kaufmann damit in Ruhe? Er hat gerade genug durchgemacht wegen dieser elenden Affäre. Es tut mir leid, aber... Ich kann mich leider nicht mehr mit Ihnen unterhalten, Captain. Ich habe sehr viel zu tun. Nur noch 2 Minuten, Major. Oder soll ich nachher noch einmal wiederkommen? Sie können sich alle weitere Mühe sparen, Captain. Wieso? Ich verstehe nicht. Sie werden mich schon verstanden haben. Aber wirklich nicht, Major. Bitte sagen Sie mir doch ehrlich... Ehrlich, Captain? Ich soll ehrlich zu Ihnen sein. Waren Sie ehrlich zu mir? Ich wüsste nicht. Ach, warum haben Sie mir nicht gesagt, dass Sie vorher mit Colonel Burton gesprochen haben? Ich dachte, Sie wären im Bilde. Wie soll ich denn das sein? Ich war im Urlaub und habe unmittelbar vor Ihrem Erscheinen hier meinen Dienst angetreten. Daran hätte ich allerdings denken sollen, Major. Entschuldigen Sie, ich habe... Und warum haben Sie mir nicht gesagt, dass Sie nur gekommen sind, um meinen Bericht über Winston in die Hände zu bekommen? Ich wollte Sie noch darum bitten, Major. Bitten Sie mich gar nicht erst darum, Captain. Ich gebe Ihnen den Bericht nicht. Und warum nicht, wenn ich fragen darf? Weil ich nicht die Absicht habe, den Befehlen meiner Vorgesetzten entgegenzuhandeln. Oh. Colonel Burton hat Ihnen also verboten, mir eine Kopie des Berichts zu geben. Sagen wir, er hat es mir geraten. Und nun bitte ich Sie, mein Zimmer zu verlassen. Ich möchte es Ihnen nicht gern befehlen müssen, Captain. Vergessen Sie bitte nicht, Major, dass ich Verteidiger in einem Kriegsgerichtsverfahren bin. Man muss mir jede Auskunft geben, die ich für den Prozess haben möchte. Und man muss mir jedes Schriftstück aushändigen, das ich brauchen könnte. Wenn Sie mich hinauswerfen, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als Zwangsmaßnahmen zu ergreifen. Und das... möchte ich nicht gern. Sagen Sie mal, Captain, was wollen Sie eigentlich? Wollen Sie vor dem Kriegsgericht eine eindrucksvolle Vorstellung geben? Wollen Sie als großartiger Verteidiger glänzen? Wollen Sie Karriere machen? Ich will nur Winston so verteidigen, wie ich es für richtig halte. Aber Sie sind sich doch wohl im Klaren darüber, dass Winston hängen wird, was auch immer Sie tun werden. Wenn Sie so sicher sind, dass er zum Tode verurteilt werden wird, Major, dann möchte ich wissen, warum Sie Ihren Bericht nicht geändert haben. Ich bin in erster Linie Arzt. Und nicht Soldat. Macht das einen Unterschied? Oh ja. Ich werde eines Tages diese Uniform wieder ausziehen. Und dann wäre es schlimm, wenn ich mir sagen müsste, ich habe einmal einen ärztlichen Bericht verfälscht, weil es mir so befohlen wurde. Ich weiß selbstverständlich, welchen Preis ich für meinen Ungehorsam zu zahlen habe, Captain. Und vielleicht war es töricht, mich zu weigern. Ganz sicher nicht, Major. Ach, wissen Sie, Captain, ich bin kein Held. Und ich gebe Ihnen den Bericht nicht, weil mir sonst Colonel Burton endgültig das Genick brechen würde. Im Übrigen steht das Urteil fest und es gibt nichts, was daran etwas ändern könnte. Oh doch, Major. Ihr Bericht zum Beispiel. Und wenn dadurch nun wirklich etwas geändert würde? Es kann doch keine Genugtuung sein, einen gemeingefährlichen Wahnsinnigen vor dem Strang gerettet zu haben. einen Menschen, der alles verkörpert, gegen das in diesem Kriege gekämpft wird. Diesen Chauvinisten und Rassenfanatiker, der mich angespuckt und Judenschwein tituliert hat. Aber es müsste Ihnen später eine Genugtuung sein, dass Sie nicht geholfen haben, einen Menschen zum Tode zu verurteilen, der nicht zum Tode verurteilt werden darf. Und warum darf er das nicht, Captain? Ist das Leben eines pathologischen Mörders wichtiger als die Einigkeit hier in diesem Befehlsbereich? Das Wichtigste ist, dass Recht und Gesetz nicht angetastet werden. Entschuldigen Sie, Mädchen. Das klingt wie eine Phrase, aber ich meine es tatsächlich so. Wenn ich die Hand zu einem ungerechten Urteil reiche, dann spreche ich damit über mich selbst das Urteil. Das ist meine ehrliche Überzeugung. Und deshalb muss ich versuchen, Winston freizukriegen, obwohl ich seine Taten verabscheue. Bitte. Machen Sie, was Sie wollen, Captain. Aber ich kann mich jetzt nicht mehr durch diese Geschichte aufhalten lassen. Ich habe zu viel zu tun. Ich gehe sofort, wenn Sie mir den Bericht gegeben haben. Sie wissen, was das für mich bedeutet? Ja, Sir. Wissen Sie auch, was es für Sie bedeuten kann? Natürlich. So. Hier haben Sie den Bericht. Viel Glück damit, Captain. Vielen Dank, Sir. Nun kann ich eine solide Verteidigung aufbauen. Ich denke, bis morgen früh werde ich das Wesentlichste geschafft haben. Ich sollte mich Samstag 9 Uhr bei Ihnen melden, Sir. Ja. Ja, Barney, nehmen Sie Platz. Danke, Sir. Mögen Sie etwas trinken? Wollen Sie rauchen? Jetzt nicht, Sir. Danke sehr. Hören Sie, Barney, Sie dürfen nicht das Gefühl haben, ich möchte mich einmischen und Sie womöglich beeinflussen. Das liegt mir fern, ganz gewiss. Ich wollte eigentlich nur mit Ihnen sprechen, weil mich mein schlechtes Gewissen plagt. Ich habe Ihnen diese Sache aufgehalst, die Sie in ein paar Tagen schaffen müssen. Und es tut mir leid, dass Sie Ihre Aufgabe so verdammt ernst nehmen. Sollte ich das nicht, Sir? Sie sagten mir doch... Na ja, Barney, ich wünsche selbstverständlich eine erstklassige Verteidigung. Das heißt aber nicht, dass Sie verpflichtet sind, Winstons Leben zu retten. Sie verteidigen einen geständigen Mörder. Vergessen Sie das nicht. Sie können den Prozess nicht gewinnen. Ich glaube doch, Sir. Nein, Barney, Sie haben nur die Chance, auf Geisteskrankheit zu plädieren. Und Sie haben keine Chance, die Geisteskrankheit zu beweisen. Ich gehe nicht mit leeren Händen in die Verhandlung, Sir. Ja, das weiß ich, Barney. Und darum bedauere ich, dass ich nicht deutlicher geworden bin, als ich Ihnen die Verteidigung übergab. Sie müssen nämlich wissen, dass ich mich mit den Briten überhaupt nur verständigen konnte, weil ich Ihnen Winstons Todesurteil zugesichert habe. Ich wünschte, Sie hätten mir das nicht gesagt, Sir. Ja, was sollte ich denn machen, Barney? Ich konnte es nicht riskieren, dass es hier mit den Briten einen Riesenkrach gibt. Der Stunk reicht ohnehin schon bis London und Washington. Andererseits brauche ich einen ordnungsgemäßen, einwandfreien Prozess. Und ich sage mir, wenn einer diese schwierige Aufgabe meistern kann, dann ist es Barney Adams, der Sohn meines besten Freundes. Ein Junge, auf den ich mich felsenfest verlassen kann. Haben Sie mich nun verstanden? Jawohl, Sir. Ja, und dann möchte ich Ihnen noch sagen, Barney, dass Sie zum Major befördert werden, sobald die Affäre Winston erledigt ist. Ich denke, auch Ihr Vater wird sich freuen. Haben Sie eigentlich eine Einladung zum Offiziersball bekommen? Ja, Sir. Aber ich kann nicht hingehen. Es sind nur noch 2 Tage bis zum Prozess. Ja, man kann nicht 24 Stunden am Tag für ein Examen arbeiten, Barney. Das wissen Sie wohl. Brauchen ein bisschen Zerstreuung. Sonst verbiestern Sie sich in dieser Sache. Also ich bestehe darauf, dass Sie hingehen. Hallo, Captain Adams. Hallo, Leutnant. Was haben Sie heute Abend für ein reizendes Lächeln? Nennen Sie mich doch nicht Leutnant. Ich heiße Kate Sorensen. Ach ja, richtig. Ich heiße übrigens Barney Adams. Ich habe Ihren Namen nicht vergessen. Oh, habe ich mich 2-mal vorgestellt? Entschuldigen Sie. Tja, ich bin ganz verwirrt, weil Sie so überraschend nett zu mir sind, Miss Sorensen. Ich muss mich auch entschuldigen, Captain. Ich habe Sie gestern Morgen so angefahren. Sie werden Ihre Gründe gehabt haben, Major Kaufmann in Schutz zu nehmen. Sie glauben natürlich, ich bin seine Freundin. Ja, das habe ich nicht damit sagen wollen, Miss Sorensen. Ich bin es auch wirklich nicht. Wenn man mit einem Mann wie Major Kaufmann zusammenarbeitet, kann man ihm näher kommen, aber nicht auf diese Weise. Ich bezweifle es nicht und es geht mich auch gar nichts an. Aber nun möchte ich wissen, warum Sie heute Abend so nett zu mir sind. Weil Major Kaufmann so nett über Sie gesprochen hat. Ach, er hat mir doch nur neue Scherereien zu verdanken. Vielleicht auch noch etwas anderes. Ich habe übrigens einen Brief, der Ihnen für den Prozess sehr nützlich sein könnte. So? Und ich wäre auch bereit, vor Gericht auszusagen. Nein, Miss Sorensen, das möchte ich nicht. Ich will Sie in diese Sache nicht hineinziehen. Weil es mir vielleicht hinterher schlecht ergehen würde? Ach, Captain Adams, mir ist es schon früher schlecht ergangen. Und am Mittwoch fliege ich ab. Ich bin nach Kairo versetzt worden. Oh, Mittwoch schon? Ja, aber zur Verhandlung... Darf ich eine Minute stören, Captain? Eine Minute ja, Leutnant, aber nicht länger. Ich heiße Brown und bin Ihr Hilfsverteidiger. Verzeihen Sie, Captain, dass ich mich Ihnen hier vorstelle, aber ich konnte Sie nirgends erreichen. Ja, ich weiß, es ist meine Schuld, dass wir uns erst heute Abend sehen. Wollen Sie morgen früh um 8 Uhr in mein Quartier kommen? Ich wohne im Makra-Palast. Jawohl, Captain. Bis morgen früh also. Bis morgen früh, Leutnant. Tja, so geht es einem nun, Miss Sorensen. Ich werde hierher befohlen, um den Fall Winston mal ein paar Stunden zu vergessen. Und die beiden ersten Menschen, die hier mit mir sprechen, erinnern mich daran. Das tut mir leid, Captain Adams. Ich dachte, Sie würden sich freuen, einen Beweis mehr in die Hand zu bekommen. Wenn Sie mir eine Freude machen wollen, dann lassen Sie uns jetzt tanzen. Ach. Am liebsten bis morgen früh. Schlafen kann ich noch in der nächsten Nacht genug. Die Verhandlung ist erst am Montag. Darf ich bitten? Hallo, Barney. Guten Morgen, Sir. Wie geht es Ihnen? Gut geschlafen? Ausgezeichnet, Sir, danke. Ja, die Nacht zum Sonntag haben Sie durchgetanzt, wurde mir erzählt. Freut mich, Barney, sehr vernünftig. Wie finden Sie übrigens den Gerichtssaal? Ganz hübscher Raum, nicht wahr? Sehr hübsch sogar, Sir. Ja, ich habe großen Wert darauf gelegt, dass es hier ein bisschen repräsentativ aussieht. Es kommen nämlich Gäste. Der britische Oberbefehlshaber und 5 Herren seines Stabes werden anwesend sein. Außerdem ist der stellvertretende Staatssekretär im Londoner Kriegsministerium hier plötzlich aufgetaucht. Ich muss die natürlich auch einladen. Man sollte meinen, in London hätten sie jetzt andere Sorgen, aber offenbar stehen Winston und Quinn hoch im Kurs. Ich denke, Sie verstehen mich. Ich verstehe Sie, Sir. Guten Morgen, Sir. Guten Morgen, Major. Kennen Sie schon Captain Adams, Ihren Gegner? Noch nicht, Sir. Ah, dann kann ich Sie gleich bekannt machen. Das ist Major Smith, der Vertreter der Anklage. Na, Captain, was haben Sie vor? Wollen Sie mir einen harten Kampf liefern? Ich werde tun, was ich kann, Major. Richtig. Machen Sie es mir nicht so leicht mit dem Hängen. Also bis nachher, auf dem Schlachtfeld. Lassen Sie sich durch mich nicht aufhalten, Barney. Ihr Hilfsverteidiger wartet schon auf Sie. Ich muss auch unsere Gäste begrüßen. Morgen, Captain. Guten Morgen. Sie scheinen gut gelaunt zu sein, Leutnant. Obwohl Sie gestern den ganzen Sonntag opfern mussten. Die Sache ist viel zu interessant, Captain, um von einem Opfer sprechen zu können. Eine Frage im Vertrauen, Leutnant. Kennen Sie den Ankläger, Major Smith? Oh ja. Und? Genieße ich Immunität für das, was ich sage? Na, selbstverständlich. Smith hat keine Erfahrung in Strafrechtssachen. Außerdem ist er so eitel und aufgeblasen, dass er kein großes Licht sein kann. Und warum hat man ihm die Anklage gegeben? Weil ihm Thompson hinten reinkriechen möchte. Verzeihen Sie den Ausdruck, Captain. Hatten der Smith einflussreiche Beziehungen? Zu Hause war er Syndikus einer großen Wall-Street-Firma. Und so etwas imponiert den Leuten hier. Namentlich Thompson. Ja, über den brauchen Sie mir nichts weiter zu sagen. Ich bin erleichtert. Da kommt der Angeklagte. Guten Morgen, Leutnant Winston. Wie geht es Ihnen? Interessiert Sie das? Ich bin immerhin Ihr Verteidiger. Ich brauche keinen. Meinetwegen kann man mich gleich hängen. Das Gericht eröffnet die Verhandlung gegen Leutnant Charles Winston, der angeklagt ist, Sergeant Quinn getötet zu haben. Das Gericht erteilt dem Ankläger das Wort. Ich finde es etwas verwunderlich, den obersten Militärrichter als Vorsitzenden zu sehen. Die Anklage wird den Beweis führen, dass Leutnant Charles Winston Sergeant Quinn ermordet hat und dass er diesen Mord geplant und vorbereitet hat. Mit Vorbedacht... Wahrscheinlich glaubt Thompson, dass damit die Garantie für einen glatten Prozess gegeben ist. Wenn er das wirklich glauben sollte, hat er vergessen, dass Colonel Maybot als Vertreter des Gesetzes neben ihm sitzt. Auf den kann man sich verlassen? Unbedingt. Maybot hält sich eisern an das Gesetz und wird nicht versuchen, Ihnen den Teppich unter den Füßen wegzuziehen. Jetzt muss ich aufpassen. Ich schwöre, die reine Wahrheit zu sagen, nichts hinzuzufügen und nichts zu verschweigen. So wahr mir Gott helfe. Zeuge, sagen Sie dem Gericht Namen, Rang und Truppenteil. Sergeant Albert Johnson, Armee Großbritanniens, Quartiermeisterkorps, abkommandiert zum Depot Battery. Wie setzte sich das Kommando in Battery zusammen, Sergeant? Ich meine, vor dem Mord. Aus 2 Sergeants, einem Corporal, 18 Mann. Befehlshabender Offizier war Leutnant Winston. Die beiden Sergeants und 10 Mann gehörten zur britischen Armee, alle anderen zur amerikanischen. Wie war das Kommando untergebracht? Leutnant Winston hatte ein Zimmer in der Baracke mit den Dienstzimmern, alle anderen schliefen in der Unterkunftsbaracke. Schlief Sergeant Quinn allein in einem Raum oder mit anderen zusammen? Sergeant Quinn schlief mit mir in einem Raum zusammen, Sir. Wann legte sich Sergeant Quinn vor jener Nacht, in der erschossen wurde, schlafen? Kurz vor 11:30, Sir. Wissen Sie das so genau? Jawohl, Sir. Ich hatte schon geschlafen und war durch Quinn aufgeweckt worden, der viel getrunken zu haben schien. Sagte er Ihnen, wo und mit wem er getrunken hatte? Ja, Sir. Er sagte mir, dass er wieder mit Leutnant Winston in dessen Zimmer getrunken hätte. Demnach kam das öfters vor? Ziemlich oft, Sir. War Sergeant Quinn nach dieser letzten Trinkerei mit Leutnant Winston aufgeregt oder wütend? Im Gegenteil, Sir. Er war sehr lustig und lachte andauernd. Machte er eine Andeutung, dass es zwischen ihm und Winston vielleicht Streit gegeben hatte? Auch nicht, Sir. Er amüsierte sich nur darüber, wie er Leutnant Winston aufgezogen hätte. Erzählt er Ihnen das genau und im Einzelnen? Nein, Sir. Er war viel zu betrunken, um etwas richtig erzählen zu können. Blieben Sie und Quinn längere Zeit wach? Quinn schlief sofort ein, als er im Bett lag. Und ich bin bald darauf auch wieder eingeschlafen. Sie wurden doch aber in jeder Nacht noch einmal aufgeweckt, Sergeant. Ja, Sir. Ungefähr 5 oder 10 Minuten nach 2. Sagen Sie dem Gerichtssergeant, wodurch Sie aufgeweckt worden waren. Ich wurde durch die schreiende und fluchende Stimme Leutnant Winstons aufgeweckt, der sich über den im Bett liegenden Quinn beugte. In einer Hand hatte Leutnant Winston eine Taschenlampe, mit der er Quinn anleuchtete. In der anderen Hand hatte er seinen Dienstrevolver, den er auf Quinns Kopf richtete. Dass es Leutnant Winston war, das erkannte ich allerdings erst, als ich Licht machte. Im selben Augenblick gab er auch schon mehrere Schüsse auf Quinn ab. Wissen Sie, wie viele Schüsse es waren? Ich habe sie in der Aufregung nicht gezählt, Sir, aber ich habe hinterher festgestellt, dass es 6 waren. 4 Kugeln waren in Quinns Gesicht und Hals gedrungen, 2 waren daneben gegangen. Hat sich Quinn gewehrt? Nein, Sir. Haben Sie sich auf Winston gestürzt? Es ging alles so furchtbar schnell, Sir. Als ich zu mir gekommen war und aus dem Bett sprang, hatte Leutnant Winston schon geschossen und ging rückwärts aus dem Zimmer. Dabei richtete er seinen Revolver auf mich. Berichten Sie, was Sie dann taten, Sergeant. Ich wollte Quinn helfen, aber ich merkte, dass er schon tot war. Derweile kamen die Männer, die in der Baracke schliefen, ins Zimmer und sahen, was passiert war. Ich gab Befehl, dass sich alle sofort anziehen sollten. Danach habe ich Major Kensington angerufen und ihn über das Vorgefallene unterrichtet. Als alle vollständig angezogen waren, habe ich 2 Mann losgeschickt, um die Posten zu verständigen. Einem habe ich befohlen, in der Baracke zu bleiben, und mit den anderen bin ich auf die Suche nach Leutnant Winston gegangen. Wo haben Sie ihn gefunden? In einem Lagerschuppen, Sir. 2 Männer, Leary und Bradford, die nach den Schüssen auf den Gang gestürzt waren und die Leutnant Winston auch mit der Pistole bedroht hatte, sagten mir, dass er zu dem Schuppen gelaufen sei. Wir stellten fest, dass er sich dort versteckt hatte. Ich ließ den Schuppen umstellen und dann wartete ich, bis Major Kensington kam. Ich habe keine weiteren Fragen an den Zeugen. Captain Adams, wollen Sie den Zeugen ins Kreuzverhör nehmen? Wenn es das Gericht gestattet, ja. Haben Sie an Kämpfen teilgenommen, Sergeant? Jawohl, Sir. Gegen die Japaner in Burma. Haben Sie in diesen Kämpfen auch einen Revolver benutzt? Einmal habe ich den Revolver meines gefallenen Leutnants an mich genommen. Nachdem die Munition verschossen war, gab ich den Revolver beim Waffenoffizier ab. Warum haben Sie ihn nicht behalten? Weil ich ihn nicht gebrauchen konnte, Sir. Ein Revolver hat keine Treffsicherheit und für Schnellfeuer ist er ungeeignet. Sie haben auch gesagt, Sergeant, dass Leutnant Winston, nachdem er die tödlichen Schüsse auf Sergeant Quinn abgegeben hatte, rückwärts aus der Tür ging und dabei seinen Revolver auf Sie richtete. Jawohl, Sir. Sie haben ferner ausgesagt, dass Sie den Männern befohlen hatten, sich anzuziehen und dass Sie mit ihnen erst dann die Suche nach Leutnant Winston aufnahmen, als alle vollständig angezogen waren. Ist das richtig? So war es, Sir. Wie viel Zeit war von der Tat bis zur Aufnahme der Suche verstrichen? 15 Minuten mindestens. Warum ließen Sie erst eine Viertelstunde vergehen, bevor Sie die Verfolgung des Täters aufnahmen? Ja, ich dachte, Sir, es müsste alles ordnungsgemäß geschehen. Wie viele Männer hatten Sie zur Suche nach Leutnant Winston mitgenommen, Sergeant? Das waren 12 Mann und Corporal Goldman. Waren alle Männer bewaffnet? Nein, Sir, nur Corporal Goldman und ich hatten Karabiner. Und waren die anderen nicht? Ich hatte es verboten, Sir. Geben Sie dem Gericht eine Begründung Ihres Verbots, Sergeant. Die Männer hatten den blutüberströmten Quinn gesehen. Er war ganz fürchterlich zugerichtet, Sir. Und ich fürchtete, sie würden Winston sofort erschießen. Sie selbst waren auch so wütend auf Leutnant Winston, dass Sie ihn am liebsten erschossen hätten? Nein, Sir, ich nicht. Sie hatten auch den Mord sogar mit ansehen müssen, Sergeant. Trotzdem waren Sie nicht wütend auf Leutnant Winston und versuchten noch, ihn zu schützen? Ich erhebe Einspruch gegen diese Art der Befragung. Das ist ein Kreuzverhör und Sergeant Johnson kann nur über die Fakten der Tatnacht befragt werden, nicht aber über seine Gefühle dem Mörder gegenüber. Dem Einspruch wird stattgegeben, Captain Adams. Streichen Sie im Protokoll die letzten beiden Fragen und Antworten, Sergeant Debs. Sie haben vorhin ausgesagt, Sergeant Johnson, dass sich Leutnant Winston nach der Tat in einem Schuppen versteckt hatte und dass Sie diesen Schuppen umstellen ließen. Habe ich recht? Jawohl, Sir. Rechneten Sie damit, dass Major Kensington jeden Augenblick eintreffen würde? Natürlich nicht, Sir. Major Kensington musste erst von Zotter nach Battery fahren und das sind 12 Meilen. Bei den Wegverhältnissen konnte er frühestens eine Stunde nach dem Anruf beim Depot sein. Wie lange haben Sie vor dem Schuppen auf Major Kensington gewartet? 3/4 Stunde. Vielleicht auch etwas weniger. Leutnant Winston hatte einen Mord begangen und war bewaffnet, Sergeant Johnson. Haben Sie nicht den Versuch gemacht, ihm den Revolver abzunehmen, damit er nicht noch mehr Unheil anrichten konnte? Ich wollte auch zuerst in den Schuppen gehen, Sir, aber dann dachte ich, es wäre besser, wenn das Major Kensington machte. Sie fürchteten, dass Leutnant Winston auf Sie schießen würde, wenn Sie in den Schuppen gingen? Vor dem Revolver hatte ich keine Angst, Sir, aber Major Kensington ist Arzt und weiß, wie man mit einem Geisteskranken umgehen muss. Ich erhebe Einspruch und beantrage, dass die Aussage gestrichen wird. Sergeant Johnson ist nicht kompetent, ein Urteil über den Geisteszustand des Angeklagten abzugeben. Was halten Sie von dem Anspruch? Unmöglich. Ja. Dem Einspruch kann nicht stattgegeben werden. Colonel Maybert wird sich als Vertreter des Gesetzes dazu äußern. Die Aussage ist ordnungsgemäß im Rahmen eines Kreuzverhörs. Sergeant Johnson hat seine Meinung nicht als Diagnose vorgebracht, sondern er hat mit ihr die Unterlassung einer Handlung begründet. Die Verteidigung darf aber nicht den Zeugen nach den Gründen seiner Meinung fragen. Wenn es das Gericht erlaubt, behalte ich mir unter diesen Umständen das Recht vor, Sergeant Johnson erneut als Zeugen der Verteidigung vorzuladen. Jetzt habe ich keine Fragen mehr. Großartig, Captain. Werden Sie Johnson noch einmal vorladen? Ich glaube nicht. Wenn es das Gericht gestattet, werde ich nun Colonel Burton befragen. Colonel Burton ist in den Gerichtssaal zu führen und zu vereidigen. Herr Seeleutnant, es steht Ihnen jetzt noch frei, sich als Hilfsverteidiger zurückzuziehen. Ich weiß, Captain, aber ich denke gar nicht daran. Hm? Hoffentlich bereuen Sie es nicht. Schwöre, die Wahrheit zu sagen, die reine Wahrheit, nichts hinzuzufügen und nichts zu verschweigen, so wahr mir Gott helfe. Bitte, Sir, sagen Sie dem Gericht zur Identifizierung Namen, Rang und Stellung. James Burton, Colonel in der Armee der Vereinigten Staaten, Sanitätskorps, leitender Arzt des Hauptlazaretts. Der Angeklagte, Leutnant Winston, war seinerzeit in die neuropathologische Station des Hauptlazaretts aufgenommen worden. Sind Sie von dem Stationsarzt darüber sogleich unterrichtet worden, Sir? Nein, ich erfuhr das erst einige Stunden später vom Hauptquartier. War es üblich, Patienten aufzunehmen, ohne sie zu verständigen, Sir? Ja, aber in diesem besonderen Fall hätte ich verständigt werden müssen. Was taten Sie, Colonel, als Sie es vom Hauptquartier erfahren hatten? Ich rief sofort den leitenden Arzt der neuropathologischen Station an und fragte ihn, warum er Leutnant Winston aufgenommen habe. Major Kaufmann gab mir zur Antwort, dass Leutnant Winston krank wäre. Er befände sich in einem Zustand tiefster Verwirrung und Depression. Ja, ich glaube, das waren seine Worte. Haben Sie persönlich... Das Gericht unterbricht Sie, Major Smith. Captain Adams, haben Sie bemerkt, dass die soeben gemachte Äußerung ein Zeugnis vom Hörensagen darstellt und deshalb unzulässig ist? Ich habe es bemerkt, Sir, aber keinen Einspruch erhoben, weil ich es als Ausnahme betrachtete. Das Gericht wünscht, dass dieser Fall mit äußerster Sorgfalt behandelt wird, Captain. Und das Gericht wird deshalb streng darauf achten, dass das Protokoll von jedem Fehler frei bleibt. Es gibt Präzedenzfälle für die Bereitwilligkeit der Verteidigung, Zeugnisse vom Hörensagen anzuerkennen. Im Interesse der Tatsachenfindung sind solche Ausnahmen zugelassen. Nennen Sie einen dieser Präzedenzfälle aus der militärischen Rechtsprechung, Captain. Der Fall Corporal Fredericks kontra Armee der Vereinigten Staaten in Frankreich, 1918, Sir. Es ist gut, Captain. Fahren Sie in der Vernehmung des Zeugen fort, Major Smith. Colonel Burton, haben Sie bei Ihren Untersuchungen irgendwelche Anzeichen oder Anhaltspunkte dafür gefunden, dass der Angeklagte geistig nicht normal ist, Colonel? Nein, gar keine. Sie haben ihn dann aus dem Hauptlazarett entlassen und der Militärpolizei übergeben? Nein. Als leitender Arzt des Hauptlazarettes hätte ich selbstverständlich die Entlassung anordnen können. Ich habe es aber zur Regel gemacht, dass ein Patient nur vom Chef der Station entlassen werden kann, in der er behandelt wurde. Ich schlug deshalb Major Kaufmann vor, Leutnant Winston zu entlassen. Ging Major Kaufmann auf diesen Vorschlag ein, Colonel? Nein, er weigerte sich, die Entlassungspapiere zu unterzeichnen, weil er auf seiner Meinung beharrte, dass Winston geisteskrank wäre. Colonel Burton, ich muss Sie bitten, den Angeklagten mit seinem Rang zu benennen, solange das Urteil nicht gefällt ist. Gewiss, Sir, ich werde daran denken. Sagen Sie bitte, Colonel, wie Sie sich weiterhin verhielten. Ich berichtete dem Hauptquartier und wurde angewiesen, eine Ärztekommission zu bilden, die Leutnant Winston auf seinen Geisteszustand untersuchen sollte, um die Frage seiner Zurechnungsfähigkeit einwandfrei und endgültig zu klären. Wer gehörte dieser Kommission an, Sir? Colonel Hale und Major Frank. Beide sind Ärzte des Hauptlazarettes, so wie ich selbst. Die Kommission hat dann den Angeklagten gründlich und vollständig untersucht. Ja, und die Kommission stellte fest, dass Leutnant Winston geistig gesund war und fähig, sich vor Gericht zu verantworten. Ich danke Ihnen, Colonel. Ich habe weiter keine Fragen. Sie können den Zeugen ins Kreuzverhör nehmen, Captain Adams. Colonel Burton, gehört es zum ordnungsgemäßen Verfahren im Lazarett, dass der mit der Behandlung eines Patienten beauftragte Arzt einen Bericht über den Krankheitsfall anfertigt? Bitte beantworten Sie meine Frage, Sir. Ja. Ist im Falle des Angeklagten ein solcher Bericht angefertigt worden, Colonel? Treten Sie bitte zum Richtertisch, Captain Adams. Beabsichtigen Sie, die Befragung in dieser Richtung fortzusetzen? Diese Frage ist unkorrekt, Colonel. Es steht dem Gericht nicht zu, die Verteidigung bevormunden zu wollen. Na, ich meine, wir sollten das nicht hier erörtern. Dann schlage ich eine kurze Unterbrechung vor. Das Gericht zieht sich zurück. Die Verhandlung wird eine Viertelstunde lang unterbrochen. Captain, es sieht so aus, als ob der General mit Ihnen zu sprechen wünscht. Arne! Bitte, Sir. Kommen Sie, ich habe mit Ihnen zu reden. Wir gehen hier hinein, hier sind wir ungestört. Wen verteidigen Sie eigentlich, Barney? Sagen Sie mir das einmal. Winston sicher nicht, oder doch? Ich verteidige mich selbst, Sir. Wieso? Sprechen Sie nicht in Rätseln. Ich kann es nicht deutlicher ausdrücken, Sir. Verdammt nochmal, Barney. Gewöhnen Sie endlich Ihre idealistischen Pfadfinderaugen an die Wirklichkeit. Sehen Sie die Sache so, wie ich sie sehen muss. Ich kann es aber nicht sehen, wie Sie es sehen, Sir. Ach, alles hat seinen Preis. Und auch die Einigkeit in diesem Befehlsbereich ist Ihren Preis wert. Aber nicht den Preis eines frisierten Mordprozesses. Wenn Sie das Recht antasten, Sir, zerstören und vernichten Sie... Barney! Sie haben sich jetzt zu deutlich ausgedrückt, Captain. Na gut, wenn Sie sich selbst zerstören wollen, dann gehen Sie in den Gerichtssaal zurück und tun Sie weiterhin das, was Sie glauben, tun zu müssen. Die Verhandlung ist wieder eröffnet. Sergeant Dex, lesen Sie aus dem Protokoll die letzte Frage vor, die der Verteidiger an Colonel Burton gerichtet hat. Ist im Falle des Angeklagten ein solcher Bericht angefertigt worden, Colonel? Bitte, Sir. Wahrscheinlich. Sie stehen unter Eid, Colonel. Wenn Sie die Antwort auf meine Frage wissen, antworten Sie dem Gericht mit Ja oder Nein. Ja. Haben Sie den Bericht ganz gelesen, Sir? Vielleicht habe ich nicht alles gelesen. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Bitte, Colonel. Prüfen Sie, ob dies ein Durchschlag jenes Berichtes von Major Kaufmann ist. Ja, es scheint so. Ja, das stimmt wohl. Warum haben Sie diesen Bericht zurückgewiesen, Sir? Weil er unwissenschaftlich ist und deshalb ungeeignet. Haben Sie von Major Kaufmann einen anderen Bericht verlangt? Ja. Haben Sie Major Kaufmann nahegelegt, seine Schlussfolgerungen zu ändern und Leutnant Winston für gesund zu erklären? Ich habe ihm nahegelegt, den Fall noch einmal zu überprüfen. Sie haben vorhin ausgesagt, Colonel, dass Sie vom Hauptquartier angewiesen worden sind, eine Ärztekommission zu bilden, die Leutnant Winston auf seinen Geisteszustand untersuchen sollte, um die Frage seiner Zurechnungsfähigkeit einwandfrei und endgültig zu klären. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Sie haben ferner ausgesagt, dass diese Kommission aus Ihnen, Colonel Hale und Major Frank bestand. Stimmt das, Sir? Ja, das stimmt. Colonel Hale ist Chirurg, Sir. Ja. Major Frank ist Zahnarzt, Sir. Ja. Wie viele Ärzte sind in der neuropathologischen Station des Hauptlazaretts tätig, Colonel? Drei. Haben diese drei Herren eine fachärztliche Ausbildung als Neurologen und Psychiater gehabt? Das weiß ich nicht. Wollen Sie ernstlich behaupten, dass Sie das nicht wissen, Colonel? Sie stehen unter Eid. Ich erhebe Einspruch. Diese Art der Befragung ist unkorrekt. Die Verteidigung ist nicht berechtigt, den Zeugen durch ständige Hinweise auf seinen Eid in den Verdacht der Unglaubwürdigkeit zu bringen. Vergessen Sie nicht, Captain, dass Sie einen ehrenwerten Offizier befragen, der sich bemüht, ein williger Zeuge zu sein. Der Einspruch des Anklägers ist vorschriftswidrig. Er muss zurückgewiesen werden. Fahren Sie fort, Captain Adams. Ich wiederhole meine Frage. Colonel Burton, haben die drei Ärzte in der neuropathologischen Station eine fachärztliche Ausbildung als Neurologen und Psychiater gehabt? Ich bin im Einzelnen nicht über die Ausbildung dieser drei Ärzte im Bilde. Im Augenblick jedenfalls nicht. Ist es möglich, Colonel, dass Sie einen Arzt in der neuropathologischen Abteilung Dienst tun lassen, der keine oder eine ungenügende fachärztliche Ausbildung gehabt hat? Natürlich nicht. Warum haben Sie nicht wenigstens einen dieser drei Fachärzte in die Kommission berufen, Sir? Ich hielt keinen von Ihnen für kompetent. Ein Chirurg und ein Zahnarzt schienen Ihnen für dieses psychiatrische Gutachten kompetenter zu sein, Colonel? Haben Colonel Hale und Major Frank Untersuchungen an dem Angeklagten vorgenommen, Sir? Nein. Sie haben also den Angeklagten allein untersucht? Ja. Waren Sie im Militärdienst oder in Ihrer zivilen ärztlichen Praxis vorher jemals als Psychiater tätig, Colonel? Nein. Haben Sie eine fachärztliche Ausbildung als Psychiater gehabt? Nicht im formalen Sinne. Erklären Sie bitte dem Gericht, Colonel, was Sie mit nicht im formalen Sinne meinen. Ich habe wissenschaftliche Werke gelesen. Nennen Sie bitte dem Gericht Titel und Autor eines dieser fachwissenschaftlichen Werke, die Sie gelesen haben, Sir. Ja, es liegt schon einige Zeit zurück. Im Moment, ich kann mich jetzt nicht erinnern. Ich zitiere eine Stelle aus dem Bericht Major Kaufmanns. Symptome schizophrener Paranoia, wie nachstehend aufgeführt, waren deutlich nachweisbar. Sie wissen, Colonel, welches die Symptome schizophrener Paranoia sind. Ich weiß, ob ein Mensch normal ist oder geisteskrank. Das genügt. Danke, Sir. Ich habe keine weiteren Fragen an den Zeugen. Major Smith? Keine Fragen mehr, Sir. Das Gericht vertagt sich auf morgen früh 9 Uhr. Wäre es Ihnen recht, Captain, wenn wir zusammen essen würden? Heute geht das leider nicht, Leutnant. Ich habe mich verabredet. Ich bin so froh, dass Sie gekommen sind, Miss Sorensen. War es ein sehr anstrengender Tag, Captain? Anstrengend? Weiß nicht. Eher unerfreulich. Morgen komme ich als Zeugin an die Reihe. Vielleicht doch nicht. Es wäre unverantwortlich von mir, Sie mit hineinzuziehen. Bei Major Kaufmann haben Sie diese Skrupel nicht gehabt. Und für ihn kann es viel unangenehmer werden als für mich. Naja. Auf Ihre Aussage könnte ich auch verzichten. Das ist eine Ausrede, Captain. Verstehen Sie eigentlich, warum ich Winston freikämpfen will? Ehrlich gesagt, nein. Major Kaufmann hat es mir zu erklären versucht, aber es ist ihm nicht gelungen. Also liegt Ihnen nur daran auszusagen, weil es Major Kaufmann für richtig hält? Nein. Dann sagen Sie mir doch, warum. Ich möchte nur, dass Sie Ihren Prozess gewinnen. Morgen Abend habe ich die ganze Geschichte hinter mir, Kate, und wir können noch einmal zusammen... Morgen Abend habe ich keine Zeit. Ich muss mich bereithalten. Es könnte sein, dass ich früher abfliegen muss. Nun fangen Sie mit Ausreden an. Ich hätte auch heute Abend nicht kommen sollen, Barney. In 48 Stunden bin ich in Ägypten. Und wer weiß, wo Sie noch landen werden. Der Krieg kann nicht mehr lange dauern. Ach, Barney. Was einem besonders schön erscheint, sollte man nicht in die Wirklichkeit zu ziehen versuchen.